1 Live. DJ Session. Ibiza Special. Mit Robin Schulz. Aus dem Pascha. Pascha Ibiza. On this magical island, we are all one. We love the music. We love to dance. Just for the night, right here, right now. Put your hands in the air and make some noise for Robin Schulz. Ihr hört 1 Live und es ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session. Heute habe ich zum Abschluss der Ibiza-Saison ein exklusives Live-Set von Megastar Robin Schulz aus dem Pascha auf Ibiza am Start, bei dem wir am Donnerstag Season Closing und das gemeinsam mit Sam Feld, Reeton und Emily Nash. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit sommerlichen Vibes hier auf 1 Live in der 1 Live DJ Session. Die 1 Live DJ Session mit unserem heutigen Gast Robin Schulz. Der war diesen Sommer ganze 22 Wochen am Stück jeden Donnerstag für seine Ibiza Residency am Start. Wenn also einer weiß, wie der Sommer klingt, dann er. Euch weiterhin wünsche ich viel Spaß mit seinem Set. Lock me out of this life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy, I'm just a human. Whoa, we don't need to say we're sorry. We don't need to worship heaven's heart. We don't need to say we're sorry. So where's the love? This is all we got. Dreaming about a revolution in our minds. This is all we got. Talking about revolutions, getting light. We don't need a lot. And we don't care if we fuck it up. This is all we got. And why not give it all up? Live und in der 1 Live DJ Session habe ich heute Robin Schulz zu Gast. Der hat diesen Sommer sein 5. Album Pink herausgebracht. Ja, und wie das klingt, gibt's jetzt hier gleich zu hören. Close your eyes and lose your mind. The time is right. mine. You took a line, and now you shine. Session. Ibiza Special aus dem Pascha mit Robin Schulz. Das Set von Robin Schulz in der 1 Live DJ Session und das gerade war sein Track Smash My Heart von seinem aktuellen Album Pink. Weiter geht es mit den Jungs von Medusa und ihrem Track Friends. That's why you always see them at my home party. Why you ain't invited, as we all can't see? Is it you or is it me? I got a lot of pretty friends and they all like me. That's why you always see them at my home party. Why you ain't invited, as we all can't see? Is it you or is it me? I got a lot of pretty, lot of pretty, lot of pretty, lot of pretty, lot of pretty. DJ Session Ibiza Special aus dem Pascha mit Robin Schulz. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know, 'cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive, so call me for the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. die 1Live-DJ-Session mit unserem heutigen Gast Robin Schulz. Das gerade war der Track Your Mind is Dirty vom niederländischen Produzenten Mau P. Der landete letztes Jahr mit Drugs from Amsterdam, einen der Hits des Jahres. Hier geht's jetzt aber weiter mit sommerlichen Tunes im Set von Robin Schulz. Control from color in the night, we are shining. Das war der Track Say My Name von Bruno B. hier in der 1Live-DJ-Session mit Robin Schulz live aus dem Pascha Ibiza. Gleich kommt hier die Robin Schulz-Nummer Mother and Father. Davor aber noch Love Struck von PBH und Jack. Viel Spaß damit. Session. Ibiza Special aus dem Pascha mit Robin Schulz. Looking for something, something. break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm, do harm, do harm, do harm, do harm. Das Set von Robin Schulz in der 1Live-DJ-Session live von seiner Residency aus dem Pascha Ibiza. Viel Spaß weiterhin mit seinem Set. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. Special aus dem Pascha mit Robin Schulz. Girl, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. And when seas will cover lands and when men will be no more, don't think you can forgive you. Yeah, land, they'll just be silenced and when life will be over, don't think you will forgive you. Ooh. Ist die 1 Live DJ Session mit unserem heutigen Gast Robin Schulz. Das gerade war sein Überhead Prayer in C. Ja, und nach 22 Wochen Residency jeden Donnerstag auf Ibiza hat Robin Schulz am Donnerstag mit einem fetten Closing den Sommer auf Ibiza beendet. Wie das geklungen hat, hört ihr noch weiterhin hier in 1 Live.

Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit Robin Schulz aus dem Pascha Ibiza, aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht es natürlich direkt weiter mit einem Mix von unseren Residents. In dieser Woche ist Martin Horger mit seinem unverwechselbaren Sound zu Gast. Den Mix von Robin Schulz könnt ihr in der 1Live-App oder auf der Website jederzeit nachhören. I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.